Beginnen wollen wir mit den Metamorphosen von Peter Schuback. Erwartung, Sehnsucht, im Widerstreit, Trauer und Traumesdeutung. Der Pianist ist Andreas Ruppert. Thank you. Thank you. Andreas Ruppert mit den Metamorphosen von Peter Schuback. Kurt Graunke dirigiert jetzt seine Sinfonie Nummer 8 mit den Sätzen Allegro non troppo, Adagio, Gavotte und Passacaglia. Eine Aufnahme mit dem Symphonieorchester Graunke München. Thank you. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 8 von Kurt Graunke. Das Symphonieorchester Graunke München spielt unter Leitung des Komponisten. Zu Ende geht dieses Concerto Bavarese jetzt mit drei Liedern von Anton Wirz: Lobspruch, Sonntagsfeier und ein Gebet beim Läuten der Glocken. Hier eine Aufnahme von 1983 mit Gertraud Stuklasser Sopran und Michaela Pühn Klavier. Die Sopranistin Gertraud Stuklasser, am Klavier begleitet von Michaela Pühn, mit den Liedern Lobspruch, Sonntagsfeier und ein Gebet beim Läuten der Glocken von Anton Würz.